Oh, hab ich Durst. Sie werden bei diesem Lied merken, dass wir ganz unterschiedlich hier, wir haben ein Experiment gemacht, jeder spielt andere Records. Aus Versehen. Keine Angst, alles Absicht. Okay, gehen wir wieder zu der Sozialkritik. Hat jemand eine Stimme gerettet? Okay, halt in. 440 Hertz, ja? Ist das genehm? Ein bisschen zu hoch. Das Unglück ihre Muttersprache war, saß allein zu Hause den Tränen nah, suchte vergebens einen Ort zum Lesen, um in ihrer Sprache ohne Krieg zu leben. Der Vater sprach: Lass mich in Ruhe, ich höre dir sowieso nicht zu und lass mich die Sportschau sehen. Versprach, mein liebes Kind, was willst du mit nem Buch? Mach doch lieber einen Kochkurs. Das Mädchen, was zu blöd für ihre Muttersprache war, saß allein zu Hause den Tränen nah, suchte vergebens einen Ort zum Lesen, um mit ihrer Sprache ohne Krieg zu leben. Die Freundin lacht: Ja, komm mal klar auf dein Leben, du kannst mich mal Zigarette geben. Der Freund sprach nur: Mein Schatzi, ich hab dich zwar sehr lieb, aber bitte gib doch mal Frieden. Also eigentlich sagte er: Halt's Maul, wie soll ich ficken, wenn du liest? Aber das passte nicht ins Rhyme-Schema, deswegen haben wir es sinngemäß übersetzt. Das Mädchen, was zu blöd für ihre Muttersprache war, saß allein zu Hause den Tränen nah, suchte vergebens einen Ort zum Lesen, um mit ihrer Sprache ohne Krieg zu leben. Ende.